In den Docklands des Hafens von Dublin hat Facebook sein europäisches Hauptquartier aufgeschlagen. Bei der irischen Zentralbank hat der Konzern vor einigen Monaten angeblich eine Lizenz beantragt, um seinen Kunden überall in der EU einen virtuellen Bezahlservice zu ermöglichen. Der britische Anwalt Simon Dean Johns ist Fachmann für E-Money und erklärt, wie dies funktionieren könnte. It could be used to essentially buy value or store value in your Könnten ihr Facebook-Konto mit einem bestimmten Wert aufladen und dieses Konto dann etwa dazu nutzen, Einkäufe über die Facebook-Seite zu bezahlen. Oder aber, um einem Facebook-Freund, der ebenfalls ein solches Konto hat, Geld zu überweisen. Facebook als Finanzdienstleister? Das Unternehmen wäre damit reichlich spät dran. In den USA hat Amazon bereits den digitalen Coin eingeführt. Bei Google heißt das virtuelle Portemonnaie Google Wallet und eBay hat sich schon vor längerem den Bezahldienst PayPal einverleibt. Apropos PayPal. Dessen ehemaligen Chef hat Facebook-Boss Mark Zuckerberg kürzlich angeheuert, um den eigenen Messenger-Service auszubauen. Genau dort könnte Facebook auch eine E-Money-Funktion einfügen. Aber was ist mit dem Schutz sensibler Finanzdaten? Potentially with your consent. So that subsidiary would be the one you sign up with. Mit Zustimmung des Konten könnte eine Facebook-Finanztochter natürlich Daten sammeln und nutzen. So könnte etwa in den allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen, dass der Kunde damit einverstanden ist, dass seine Transaktionsdaten an andere Facebook-Töchter weitergegeben werden. Das wäre möglich und wohl auch wahrscheinlich. That's possible and I guess likely. Zumal Facebook letztlich dasselbe Ziel hat wie Apple, Amazon und Google auch, seinen Kunden möglichst vielfältige Dienstleistungen anzubieten und sie dadurch an sich zu binden. Denn je mehr Nutzer sich auf der Plattform tummeln und je mehr Facebook über sie und über ihr Konsumverhalten weiß, desto teurer lassen sich zugeschnittene Werbebanner verkaufen. Erst vor wenigen Wochen wurde der Buy-Button eingeführt, der das Shoppen direkt aus der Facebook-Seite bzw. App möglich macht. Schließlich ist Facebook kein sozialer Verein, sondern börsennotiert und damit auf steigenden Profit aus. Fragt sich nur, ob die Nutzer Facebook nicht nur ihre Daten, sondern auch ihr Geld anvertrauen würden, sagt Simon Dean Johns. Die Herausforderung für uns Nutzer ist, wie wir die Kontrolle behalten über unsere Daten. Und wenn wir schon nicht verhindern können, dass kommerzielle Anbieter sie nutzen, dann sollten wir wenigstens etwas davon haben, zum Beispiel Geld kriegen, wann immer unsere Daten weitergegeben oder verwendet werden. Erhielte Facebook in Irland tatsächlich eine Lizenz für den virtuellen Geldverkehr, wären damit nach EU-Recht digitale Zahlungen in allen Mitgliedstaaten möglich. Gerüchten zufolge spricht der Konzern bereits mit verschiedenen potenziellen Partnern, darunter mit dem erfolgreichen Londoner Start-up TransferWise, das Überweisungen von einer Währung in die andere vergünstigt. Grundsätzlich verteufeln will Anwalt Dean Johns nicht, dass Facebook womöglich seine Fühler ins Finanzgeschäft ausstreckt. Denn er findet es gut, dass im Zahlungsverkehr traditionelle und zum Teil teure Banken und Kreditkartenfirmen endlich mehr Konkurrenz bekommen.